Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Klarstellungsbericht. Erstmal Entschuldigung an die Rentenversicherung, dass manche Beiträge euch nicht gefallen haben. Diese wurden natürlich selbstständig, die wurden natürlich sofort gelöscht. Und es tut mir leid, dass meine Beiträge oder dass man nicht raushören konnte, dass das ironisch gemeint war. Wie gesagt, Beiträgen wurde gelöscht und tut mir ganz schrecklich leid. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.